Wenn ihr erschöpft sein solltet von dem ganzen Tag voller vieler, vieler 1. Mai-Demonstrationen, dann guckt euch einfach mal um, welche Organisationen links, rechts, vor oder hinter euch stehen. Unterhaltet euch mit den Leuten, vernetzt euch hier an dem Ort, wo so viele verschiedene politische und vor allem internationalistische Kräfte zusammenkommen. Es geht nicht darum, dass wir uns heute an dem Feiertag auf der Straße versammeln und den Rest des Jahres abwarten. Es geht darum, dass wir die Politik der herrschenden Klasse jeden Tag kritisieren, hinterfragen, analysieren und uns vor allem in allererster Linie kampfstark dagegen organisieren. Dafür reicht es nicht, einen coolen Artikel auf Facebook zu teilen. Dafür müssen politische Organisationen und revolutionäre Parteien geschaffen werden. Wir fordern euch auf, euch revolutionär zu organisieren, eure internationale Solidarität im aktiven Kampf auf die Straße zu bringen und die politische Herrschaft vor allem der rechten Parteien und der kapitalistischen Klasse mit uns gemeinsam zu stürzen. Es lebe der 1. Mai, es lebe der Kampf der internationalen Arbeiterklasse und es lebe die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität! Hey, hoch die internationale Solidarität!